Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Falada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Auf dem Polizeirevier erfährt Escherich, der Inhaftierte heiße Enno Kluge, ein offenbar arbeitsscheues Element. Die Festnahme sei in der Praxis eines Arztes erfolgt. Dort habe dieser Enno Kluge nach Aussage der Sprechstundenhilfe sich verdächtig oft auf dem Flur zu schaffen gemacht, wie es zunächst schien, um auf der Toilette zu rauchen, was verboten sei. Aber dann habe plötzlich diese Karte mit dem handgeschriebenen hochverräterischen Text im Flur auf dem Fußboden gelegen. Der Arzt habe sofort Anzeige erstattet, soweit sei alles in Ordnung. Und noch etwas, der Verdächtige habe versucht, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Escherich hört sich den Bericht des Kriminalassistenten an, dann lässt er sich zu Enno Kluge führen. Er betritt die Arrestzelle allein. Na, Herr Kluge, nun erzählen Sie mal, was Sie auf dem Herzen haben. Ich bin der Kommissar Escherich von der Geheimen Staatspolizei. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir fressen keine kleinen Kinder. Ich bin ja doch hin. Das alles verloren. Ich hab keinen Krankenschein. Und ich musste zur Arbeit und hier sitze ich fest und da schicken die mich ins KZ. Da gehe ich gleich hops, teilt die kleine 14 Tage aus. No. Das mit Ihrer Arbeit, das wird sich ja regeln lassen. Also wenn wir hier jemand festhalten, ja, und da stellt sich heraus, der ist ein ordentlicher Mann, da sorgen wir auch dafür, dass er keinen Schaden von der Festnahme hat. Sie sind doch ein ordentlicher Kerl, Herr Kluge. Was? Ich arbeite den ja nicht genug. Nun, was meinen Sie selbst, Herr Kluge? Arbeiten Sie Ihrer Ansicht nach genug, oder? Ach, ich bin also völlig krank. Aber die sagen nur, jetzt ist keine Zeit zum Kranksein. Nun, aber Sie sind ja nicht immer krank. Nun, und wenn Sie nun nicht krank sind und arbeiten, tun Sie dann genug? Ja, na, wie denken Sie darüber, Herr Kluge? Ja, Herr Kommissar, die Weiber laufen mir da so nach. Das ist nicht gut, Herr Kluge. In unseren Jahren lässt man ja nicht gerne was aus, nicht wahr? Naja, Herr Kommissar. Wie steht's denn da mit der Kasse? Ich werd manchmal ein bisschen. Aha. Nicht viele. Und nicht hoch, Herr Kommissar. Nie mehr als höchstens mal 5 Mark. Wenn Tipp ganz sicher ist. Also, das schwöre ich Ihnen, Herr Kommissar. Na, und wovon bezahlen Sie das, Herr Kluge? Die Weiber und die Wetten. Also, wenn Sie doch nicht viel arbeiten? Nee, die Weiber bezahlen mich doch, Herr Kommissar. Weil ich so tüchtig bin. In diesem Augenblick legt Kommissar Escherich die Beschuldigung, dieser Enno Kluge habe auch nur das Geringste mit der Abfassung oder Verbreitung der Karten zu tun, zu den Akten. Aber er braucht ein Protokoll für seine Vorgesetzten, damit die erstmal Ruhe halten. Und so zieht er die in der Arztpraxis aufgefundene Karte aus der Tasche, legt sie Kluge vor. Lesen Sie mal vor, Herr Kluge. Deutscher, vergiss es nicht, mit dem Anschluss von Österreich fing es an. Es folgte Sudetenland und die Tschechoslowakei. Polen wurde überfallen, Belgien, Holland. Sie kennen diese Karte, Herr Kluge? Ja. Nee, das heißt natürlich nee. Ich hab sie bloß vorhin schon mal vorlesen müssen, nachdem ich verhaftet worden bin. Sonst kenne ich die Karte nicht. Heilig wahr, Kommissar. Na, Herr Kluge, wo wir über so eine große Sache wie über Ihre Arbeiterei und das KZ klar geworden sind, wo ich selbst zu Ihren Arbeitgebern hingehen und die Sache für Sie ordnen werde, da werden wir uns doch über so eine Kleinigkeit wie diese Karte einig werden. Ja, aber ich hab damit nichts zu tun, ja nicht, Herr Kommissar. Die Karte muss außen drin gestickt sein, Herr Kommissar, durch einen Briefschnitzrinnenflur. Ich hab nichts damit zu schaffen, heilig wahr, Herr Kommissar. Sie kann nicht von außen reingesteckt worden sein, so wie die gelegen hat. Und 5 Minuten vorher ist sie noch nicht da gewesen. Das wird die Sprechstundenhilfe vom Arzt beschwören. In der Zwischenzeit waren Sie aber auf der Toilette. Oder wollen Sie behaupten, da war noch jemand anders aus dem Wartezimmer auf dem Klo? Nee, das glaub ich nicht, Herr Kommissar. Nee, bestimmt nicht. Also, wenn es um 5 Minuten geht, dann bestimmt nicht. Ich wollte nämlich schon eine ganze Weile rauchen und darum habe ich aufgepasst, ob ihn auf die Toilette geht. Na also, da sagen Sie es ja selbst, nur Sie allein können die Karte auf den Flur gelegt haben. Ich hab ja nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, in den letzten 5 Minuten ist niemand vor mir auf dem Klo gewesen. Aber Sie werden doch ein eben abgelegtes Geständnis nicht gleich widerrufen wollen. Dafür sind Sie doch ein viel zu vernünftiger Mann. Ich müsste den Widerruf auch ins Protokoll nehmen, Herr Kluge. Und sowas sieht nie hübsch aus. Ich hab doch nicht gestanden. Wir werden uns darüber schon noch einig werden. Dann sagen Sie mir erst mal, wer hat Ihnen die Karte zur Ablage gegeben? Da war es ein guter Bekannter, ein Freund oder hat Sie jemand auf der Straße angesprochen und Ihnen ein paar Mark dafür gegeben? Nee, nicht. Nicht. Nicht. Ich hab die Karte nicht in der Hand gehabt. Mit keinem Auge habe ich sie gesehen, ehe sie mir Kollege gab. Aber Herr Kluge, Sie haben vorher selber zugegeben, dass Sie die Karte auf den Flur gelegt haben. Nun können Sie doch nicht gleich wieder was anderes. Nicht hab ich zugegeben, nicht! So was habe ich nie gesagt, Herr! Nein, in der Form haben Sie es nicht gesagt. Sondern Sie haben nur gesagt, dass niemand außer Ihnen dort gewesen ist. Und das bedeutet ja wohl ebenso viel, ne? Ich sah ja nicht mehr aus. Ich verlange einen Anwalt. Und ein Protokoll unterschreibe ich auch nicht. Habe ich das schon von Ihnen verlangt, Herr Kluge, dass Sie ein Protokoll unterschreiben? Ich sage Ihnen ehrlich, ich selbst lege gar keinen Wert auf diese alberne Karte. Aber leider machen die Sprechstundenhilfe der Arzt und auch mein Kollege sehr viel Aufhebens davon. Deshalb muss ich der Sache nachgehen. Also für Sie wäre es wirklich das Einfachste, wenn Sie sagten, ein Herr auf der Frankfurter Allee hat mir die Karte gegeben, er will dem Doktor einen kleinen Streich spielen, hat er gesagt, und 10 Mark hat er Ihnen dafür gezahlt. Dann kann ich beruhigt nach Hause gehen. Und ich? Wohin ich? In eine Plötze und dann den Kopf ab? Nee. Nee, Herr Kommissar. Das sah ich nie und nie aus. Sie, wohin Sie gehen, Herr Kluge, wenn ich nach Hause gehe? Sie gehen auch nach Haus. Haben Sie denn das noch immer nicht begriffen? Sie sind frei, so oder so. Ich lasse Sie laufen. Ist das wahr, Herr Kommissar? Heilig, wahr? Ich kann jeden auch ohne Aussage, ohne Protokoll. Aber natürlich können Sie gehen, Herr Kluge. Ich regle das in Ihrer Fabrik für Sie. Den Gefallen tue ich Ihnen. Das habe ich versprochen und ich halte Wort. Aber dann denken Sie mal einen Augenblick an mich. Denken Sie mal an all die vielen Schwierigkeiten, die ich von meinem Kollegen kriege, wenn ich sie laufen lasse. Und der verklatscht mich doch bei meinem Vorgesetzten. Ich kann die größten Schwierigkeiten davon haben. Aber das wäre wirklich anständig von Ihnen, wenn Sie mir das von dem Mann in der Frankfurter Allee alles unterschreiben würden. Da ist doch für Sie gar kein Risiko dabei. Der Mann kann ja gar nicht aufgefunden werden. Also, Herr Kluge. Und wenn ich unterschrieben habe, dann lassen Sie mich doch nicht frei. Aber wegen so einer Dreckskarte und wo Sie mir doch einen Gefallen tun. Also ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Herr Kluge. Als Kriminalkommissar und als Mensch. Sobald Sie das Protokoll unterschrieben haben, sind Sie frei. Und wenn ich nicht unterschreibe? Sind Sie auch frei. Also, ich werde unterschreiben, Herr Kommissar, damit Sie keine Unannehmlichkeiten haben. Und ich tue Ihnen auch mal einen Gefallen. Aber Sie vergessen das nicht mit meiner Fabrik? Wird heute noch erledigt, Herr Kluge. Heute noch. Lassen Sie sich da morgen mal ein bisschen sehen. Und unterlassen Sie überhaupt diese blöde Krankschreiberei. Mal einen Tag blau, sagen wir, einmal in der Woche. Da wird niemand mehr ein Wort sagen, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Soll es so recht sein, Herr Kluge? Aber natürlich. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Kommissar. Das nach diesem Gespräch angefertigte Protokoll unterschreibt Enno Kluge tatsächlich. Dann ist er frei. Eilig trabt er die Straße entlang. Vom Fenster aus beobachtet Kommissar Escherich, dass die von ihm angeordnete Beschattung klappt. Er verlässt das Revier, meldet sich in der Prinz-Albrecht-Straße sofort bei SS-Obergruppenführer Prall. Doch der, bekannt für seine Geselligkeiten im engeren Führungskreis, empfängt ihn erst nach einer guten Stunde, nicht gerade nüchtern. Auch das Zimmer mit den deutlichen Spuren eines Trinkgelages sieht recht wüst aus. Da, Escherich, schenken Sie sich ein. Echter Armagnac, Frucht unseres Sieges im Westen, vorzüglich. Er ist auf Cognac was geschissen. Bitte um Verzeihung, Obergruppenführer, ich habe heute noch ziemlich viel zu tun. Ich brauche einen klaren Kopf. Ich bin das nicht gewohnt. Ja, was, nicht gewohnt, klar. Kopf, alles schnickschnack. Prost, Essig, auf den Führer. Zu Befehl, auf den Führer. Hm. Auf einem Bein kann man nicht stehen, eingießen. Escherich denkt beim Eingießen darüber nach, auf wie viel Beinen der Prall jetzt schon steht. Er weiß, dem Prall macht es Spaß, ihm, den pfadpingeligen Escherich, einzuheizen. Obergruppenführer Prall liebt solche Spielchen mit Abhängigen oder Opfern. Also Prost, was haben Sie denn da? Ein Protokoll in Sachen Klabautermann, von mir selbst aufgenommen. Klabautermann, ja. Ah, dieser Kartenschreiber. Ist Ihnen endlich was gelungen, Herr Schrich? Wenn Sie so freundlich wären zu lesen, Herr Obergruppenführer. Lesen? Nee, jetzt nicht. Später wollen erst einmal einige nehmen. Prost, Herr Schrich. Danke gehorsamst, Herr Obergruppenführer. Also kurz und fort, Sie haben den Kartenschreiber. Zu Befehl, nein. Bitte. Da wagen Sie sich mit einem Ihrer lächerlichen Papierchen zu mir, stehlen mir meine kostbare Zeit, saufen meinen schönen Armagnac, sind wohl wahnsinnig geworden, Herr. Ich habe jemand gefasst, der mit großer Wahrscheinlichkeit die Karten verteilt hat. Vorführen den Mann. Soll mir sagen, wer ihm die Karten gegeben hat, werde ihn zwiebeln. Bin gerade in der Stimmung dazu. Ich habe den Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, Herr Obergruppenführer. Was? Freigelassen? Ja, weißt du, was ich mit dir machen werde, du Schweine? Jetzt kommst du in den Keller. Ich häng dir eine 1000-Watt-Lampe vor deinen Schnurrbart. Und wenn du einschläfst, dann lass ich dich wachprügeln, du Ass! Escherich lässt den Wutausbruch über sich ergehen. Ein wenig betäubt durch den Armagnac empfindet er alles, was geschieht, nur undeutlich, als sei es mir ein Traum geschehen. Escherich wartet, bis der Obergruppenführer sich beruhigt, dann setzt er seinen Bericht fort. Zuerst möchte ich melden, dass der Mann ständig durch zwei unserer besten Leute beschattet wird. Früher oder später wird er seinen Auftraggeber aufsuchen, den Kartenschreiber, den er angeblich nicht kennt. Ich hätte den Namen schon aus dem Dreckskerl rausgeholt. Dazu brauchte ich den Mann nur eine halbe Stunde in meinen Fingern. Klar, denkt Escherich. Und nach einer halben Stunde weißt du, dass der mit den Karten gar nichts zu tun hat. Und wieder werde ich gehetzt. Wenn Sie den zwiebeln, sagt er Ihnen alles, was Sie wollen. Und wir laufen 100 Lügen hinterher. Und Ihre Taktik, Sie Schlaumeier? Dieser Enno Kluge führt uns zum Kartenschreiber. Ohne großen Aufwand. Vielleicht in wenigen Tagen, vielleicht auch erst in 2 Wochen. Aber er führt uns hin. Naja, Sie oller Fuchs. Da trinken wir noch einen. Aber das sage ich Ihnen. Wenn in einer Woche nichts passiert ist, führen Sie mir diesen Verteiler persönlich vor. Und dann beginnt meine Untersuchungsmethode. Kommissar Escherich weiß, dass Obergruppenführer Prall und Enno Kluge sich nie begegnen dürfen. Keine halbe Stunde im Gestapo-Keller und Enno Kluge würde herausschreien, wie es zu dem Protokoll gekommen ist. Prall würde dem Kommissar Beihilfe zum Hochverrat unterstellen. Aber Escherich hat eine Woche Zeit. Er lässt sich Zeit. Enno Kluge läuft ihm nicht weg. Er ist im Berliner Westen untergekrochen, bei einer alten Jungfer namens Schönlein in der Ansbacher Straße. Einen schönen Abend, Herr Kluge. Haben Sie es eilig? Mein Jutta, Kommissar. Oh, haben Sie mich aber eben erschreckt. Und ich dachte, es freut Sie, mich mal wiederzusehen. Ja, das schon, ja. Oh, Sie haben sich also nach mir gesehnt. Um's ehrlich zu sagen, Herr Kluge, ich hab mich auch nach Ihnen gesehnt. Nun soll uns so bald nichts wieder trennen, ja? Herr Kommissar, Sie haben mir doch fest versprochen, dass ich frei bin. Aber das schließt doch nicht aus, dass da ein neues Protokoll zu unterschreiben wäre. Sie als mein guter Freund werden mir doch so einen kleinen Gefallen nicht abschlagen, oder? Wollen Sie mich wieder festnehmen? Wir müssen einen kleinen Spaziergang machen. Und da wird sich zeigen, was ich mit Ihnen anfangen soll. Was wollen Sie von mir? Ich kann meinen Mann erst nach 22 Uhr erreichen. Er wohnt draußen in Schlachtensee. Deshalb unser kleiner Spaziergang. Ich kenne keinen Schlachtensee. Ich habe immer um Friedrichshain rumgewohnt. Sie werden den Mann schon kennen. Ich möchte, dass Sie ihn sich einmal ansehen. Wie ein aufmerksam betulicher Hütehund treibt Kommissar Escherich den Enno Kluge zum Bahnhof. Steigt mit ihm in den Zug. Richtung Wannsee. Bahnhof Zoo. Savingiplatz. Charlottenburg. Westkreuz. Grunewald. Nikolassee. Wannsee. Umsteigen. Wannseebahn Richtung Schlachtensee. Eine Station. Eine kleine 45 Minuten Spazierfahrt. Auf dem Vorplatz des kleinen Bahnhofs Schlachtensee ist es sehr dunkel. Verdunkelt. Es ist Krieg. In dieser Finsternis finden wir nie den Weg. Kommissar. Bitte. Bitte lassen Sie uns zurückfahren. Bitte. Ich will lieber die Nacht bei Ihnen auf der Gestapo sitzen als... Reden Sie keinen Unsinn, Kluge. Los, vorwärts! Ich gehe keinen Schritt mehr. Ich gehe keinen Schritt mehr. Wenn Sie mir was tun wollen, können Sie es ebenso mit hier tun. Kein Mensch kommt mir zu Hilfe. Es muss doch Mitternacht sein. Noch eine ganze Stunde bis Mitternacht. Na kommen Sie, Kluge. Wir haben noch 5 Minuten Weg vor uns. Schweigend gehen sie. Es ist eine windstille Nacht. Alles ruhig. Kein Mensch begegnet ihnen. Dann scheint die Luft vor ihnen heller zu werden. Der See. Auf einem Bootssteg setzen sich Kommissar Escherich und der vor Angst zitternde Enno Kluge nieder. So. Und nun hör zu, Kluge. Das mit dem Mann, den du hier in Schlachtensee erkennen sollst, das ist natürlich Schwindel. Bitte, Herr Kommissar. Ich weiß auch, dass du mit dem Postkartenschreiber nichts zu tun hast. Ich habe geglaubt, es wäre mit dem Protokoll gut, dass ich wenigstens für meine Vorgesetzten eine Spur hätte, bis ich den richtigen Täter gefasst habe. Aber es war nicht gut. Die wollen dich jetzt haben, Kluge. Die hohen Herren von der SS... Die glauben an das Protokoll. Die halten dich für den Schreiber oder doch für seinen Verteiler. Und die werden das schon aus dir rausquetschen. Die werden alles, was sie wollen, mit ihren Verhören aus dir rausquetschen. Und dann werden sie dich totschlagen oder vor den Volksgerichtshof bringen. Und das läuft doch dasselbe hinaus. Nur, dass die Quälerei noch ein paar Wochen länger dauert. Sie wissen, ich bin's nicht gewesen. Sie können mich nicht zu denen hinbringen. Ich halte es nicht aus. Ich schreie. Gewiss wirst du schreien. Aber das macht denen doch nur Spaß. Die werden dich mit Fußtritten und Peitschenhieben bearbeiten. Die werden dir Salzwasser zu trinken geben. Die werden dir jeden Gelenkknochen an den Fingern einzeln ausdrehen. Die werden Säure auf deine Füße gießen. Hören Sie auf, Mensch. Bitte, bitte hören Sie auf. Ich kann das nicht anhören. Du wirst es nicht nur anhören, du wirst es aushalten müssen, Kluge. Einen Tag, 2, 3, 5 nein, Tage. Nein, nein, nein. Ich will das nicht mehr anhören. Kein Wort mehr. Dann lieber gleich tot. Ja, das denke ich auch. Dann lieber gleich tot. Bewegungslos sieht Kommissar Escherich zu, wie der tote Enno Kluge ins Wasser klatscht und sofort verschwindet. Besser so, denkt er, und befeuchtet sich die trockenen Lippen. Weniger Verdachtsmaterial. Einen Augenblick steht er noch, zweifelnd, ob er die auf dem Bootssteg liegende Pistole ins Wasser stoßen soll. Dann lässt er sie liegen, Sie ist nirgends registriert, er hat sie einmal bei einer Haussuchung beschlagnahmt. Er geht langsam vom Bootssteg den Uferhang hinein, dem Bahnhof zu. In dem Jahr, das auf den, wie es amtlich hieß, Selbstmord des kleinen Enno Kluge folgt, führt Kommissar Escherich ein verhältnismäßig ruhiges Leben. Wohl schreibt der Klabautermann nach wie vor seine Karten, 2, 3, manchmal 5 pro Woche, wohl piekt Kommissar Escherich brav seine Fähnchen in den Stadtplan von Berlin, aber seinen Vorgesetzten scheint der Klabautermann nicht mehr so wichtig. Die sture Monotonie, mit der er Karten immer gleichen Inhalts schreibt, die niemand lesen will und die alle Leute bloß in Verlegenheit oder Angst stürzen, lassen ihn nur lächerlich und dumm erscheinen. Aber dann kommt eine Zeit, da stehen die Vorgesetzten Escherichs plötzlich wieder an dem Stadtplan, lassen sich die Fähnchen erklären, nicken nachdenklich, stellen Fragen und eines Tages hat Escherich sogar Rechenschaft über sein Tun in dieser Sache zu geben, und zwar einem Kollegium unter dem Vorsitz eines der höchsten Führer. Ich bitte um Ihren Vortrag, Kommissar Escherich. Seit dem Einmarsch unserer Truppen in Russland ist der Klabautermann merklich aktiver geworden. In dieser Woche bereits 3 Karten, in der vergangenen Woche 5, davor... Wir haben hier kein statistisches Amt zur Registrierung von hochverräterischen Karten. Welche Spuren haben Sie? Der Kerl könnte längst hinter Schloss und Riegel sitzen. Er ist von 2 Frauen beim Ablegen einer Karte gesehen worden. Leider waren die beiden Damen zu einer brauchbaren Personenbeschreibung unfähig. Das Gleiche geschah... Wir reden hier nicht von Zeugendummheit. Wir reden von Spuren. Haben Sie welche? Etwas schon. Eine Analyse der Fundstellen ergibt, dass die Karten überall nördlich vom Alexanderplatz abgelegt werden, mit Ausnahme eines Fleckens in der Gegend Jablonski-Straße. In dieser Gegend steckt mein Klabautermann. Da legt er keine Karten ab, weil er zu bekannt ist, weil er immer fürchten muss, dass ihn ein Nachbar sieht. Es sind nur ein paar Straßen, alles kleine Leute, die da wohnen. Dort sitzt er. Warum haben Sie in den paar Straßen nicht längst Haussuchung angeordnet? Ich bitte zu berücksichtigen, dass der Mann für seine verbrecherische Tätigkeit Hilfsmittel benötigt, die sich in jedem Haushalt finden. Ein Fläschchen Tinte, einen Federhalter, ein paar Postkarten... Also ich wüsste nicht, woraufhin ich einen Haussuchungsbefehl ansetzen sollte. Kommissar Escherich, ich höre nur Bedenklichkeiten von Ihnen. Negatives. Welche positiven Vorschläge können Sie zur Erledigung dieses seit 2 Jahren anstehenden Falls machen? 2 Jahre schreibt dieser Volksschädling bereits. Kommissar Escherich. Also ich kann nur weiteres geduldiges Warten empfehlen. Etwas anderes gibt es nicht. Ja, aber vielleicht könnte man den Fall Herrn Kriminalrat Zott zur Nachprüfung übergeben. Erster Fuß und ein anderer damit belastet. Ich werde mit dir Schlitten fahren, du Ass. Ich bitte um vollkommene Ruhe. Wir haben hier jemand Verhalten erlebt, meine Herren, das fast seiner Fahnenflucht gleichzusetzen ist. Feiges Ausreißen vor den Schwierigkeiten, die jeder Kampf unvermeidlich bringt. Ich bedauere das, Escherich. Sie sind von der weiteren Teilnahme an dieser Sitzung entbunden. Warten Sie in Ihrem Dienstzimmer. Meine Befehle ab. Herr Legler. Niemand beachtet ihn. Kommissar Escherich begibt sich auf sein Zimmer. Wenig später erscheinen 2 SS-Männer, die ihn finster anstarren. Brutale Gesichter, eingedrückte Nasen, stark entwickelte Kinnpartie. Neigen zu Rohheitsdelikten, Intelligenz mangelhaft entwickelt, in betrunkenem Zustand gefährlich, geht es Escherich durch den Kopf. Dann treten Obergruppenführer Prall und Kriminalrat Zott ein. Melde, SS-Männer Dobert und Jacobi mit einem Häftling. Herr Obergruppenführer, darf ich noch... Wache! Sorgen Sie dafür, dass das aus die Schnauze hält. Der SS-Mann Dobert schlägt Escherich mit der geballten Faust gegen den Mund. Escherich fühlt einen wütenden Schmerz, widerlich warmen Blutgeschmack im Mund. Dann beugt er sich vorn rüber und spuckt ein paar Zähne auf den Teppich. Spuckst mir hier den Teppich voll mit deinem dreckigen Hundeblut, was? Schluck das Blut runter oder schlag dir gleich selber eins in die Schnauze. Herr Zott, brauchen Sie den Mann noch zu irgendeiner Aufklärung? Den Mann zu einer Aufklärung? Danke, Obergruppenführer. Ich kläre mich lieber selbst auf. Na, Eschrich, haben wir dich endlich so weit, ich hochnäsigen Klugscheißer. Bist dir ja immer mächtig schlau vorgekommen, wenn du mir deine schalzklugen Vorträge hielst, was? Denkst du vielleicht, ich hab das nicht gemerkt, für wie dumm du mich hielst und du warst oberschlau, hä? Na, nun haben wir dich. Und nun werden wir mit dir Schlitten fahren. Das sollst du erleben. Wache! Ab für den Mann! Mach dir ein bisschen Beine, Kerls! Im Eiltempo wird Kommissar Escherich zwischen den beiden SS-Männern einen Gang entlang gerissen, dann eine Steintreppe abwärts gestoßen, an deren Fuß er blutend liegen bleibt. Wird mit Tritten hochgejagt, die Kellertreppe zum Bunker hinuntergeworfen. Bekommt Zebrakluft, Schläge. Teilt die stinkende Zelle mit einem Taschendieb, der das Unglück gehabt hat, bei seiner Arbeit an die Dame eines hohen SA-Führers zu geraten. Hat dich auch bestimmt keiner gesehen in dem Haus? Bestimmt nicht. Manchmal, wenn ich nachts wach liege, dann denke ich, dass wir doch nicht heil durchkommen werden, Anna. Wenn du mit dem Kartenverteilen vorsichtig bist? Nein, Anna, so meine ich das nicht. Die Gefahr steht nicht auf der Treppe und nicht beim Schreiben. Die Gefahr steht ganz woanders. Plötzlich werden wir aufwachen und wissen, da hat sie immer gestanden, aber wir haben sie nicht gesehen. Und dann wird es zu spät sein. Es ist gut, sich so etwas vorher auszumalen. Da kann einen nichts mehr überraschen. Denkst du auch manchmal daran? Ich weiß nicht genau, wovon du sprichst, Otto. Sobald sie uns verhaftet haben, werden wir getrennt sein, Anna. Wir werden uns vielleicht noch 2 oder 3 Mal sehen beim Verhör, bei der Verhandlung. Vielleicht später noch einmal eine halbe Stunde vor der Hinrichtung. Ich will nicht, dass du davon sprichst. Wir werden durchkommen, Otto. Wir müssen durchkommen. Und wenn wir nicht durchkommen, würdest du irgendetwas bereuen? Möchtest du etwas ungetan wissen von dem, was wir getan haben? Nein, nichts. Aber wir werden unentdeckt durchkommen, Otto. Ich fühle es. Ich will noch nicht sterben. Ich möchte mit dir leben. Es ist vielleicht gut, schon im ruhigen Leben an ein schweres Sterben zu denken. Sich darauf vorzubereiten. Dass man weiß, man wird anständig sterben können. Ohne Gewimmer und Geschrei. Das fände ich ekelhaft. Du kannst dich auf mich verlassen, Otto. Ich werde uns schon keine Schande machen. Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Fallada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Dramaturgie Peter Goslicki. Die Personen und ihre Darsteller waren Otto Quangel, Günter Naumann, Anna Quangel, Gudrun Ritter, Enno Kluge, Henry Hübchen, Escherich, Hans-Peter Minetti, Prall, Wolfgang Dehler. Der Erzähler war Gunther Schoß. In weiteren Rollen wirkten mit Werner Ehrlicher, Siegfried Voss, Werner Senftleben, Hans Bergermann, Eckhard Strehle, Erik Feldre und andere. Schnitt Andreas Meinitzberger, Ton Wolfgang Masthof. Musik Wolfgang Schor, Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Werner Grunow.